Jesus folgen, alles lassen, Ruhm und Ehre, Glanz und Schein. Seine Hand im Glauben fassen, heißt dem Herrn sich gänzlich rein. Jesus folgen, alles lassen, Ruhm und Ehre, Glanz und Schein. Seine Hand im Glauben fassen, heißt dem Herrn sich gänzlich rein. Alles, was dem Herzen treu hält, alles sei ihm dargebracht. O, dann kommt sein göttlich Feuer und bezeuget seine Macht. Jesus folgen, alles lassen, Ruhm und Ehre, Glanz und Schein. Seine Hand im Glauben fassen, heißt dem Herrn sich gänzlich weihen. Froh das Kreuz für Jesus tragen, seiner Feinde Hohn und Spott. Und für ihn der Welten sagen, das verherrlicht dich, mein Gott. Jesus folgen, alles lassen, Ruhm und Ehre, Glanz und Schein. Seine Hand im Glauben fassen, heißt dem Herrn sich gänzlich rein. Seinen heiligen Worten trauen, wandeln stets in seinem Licht. Führt vom Glauben bis zum Schauen, dort vor Gottes Angesicht. Jesus folgen, alles lassen, Ruhm und Ehre, Glanz und Schein. Seine Hand im Glauben fassen, heißt dem Herrn sich gänzlich rein.